1. Für den Musikmeister, nach der Melodie of a Derb nicht, einsam und leid von Asaph. 2. Wir danken dir, o Gott, und verkünden dein Wunder, während wir deinen Namen anrufen und dein Gegenwart ehren. 3. Gott erklärt, dass zu dem von ihm gewollten Zeitpunkt ein gerechter Teil fallen wird, sobald die Zeit dafür reif ist. 4. Selbst wenn die Erde und all ihr Bewohner vor Angst vergehen, bin ich es, der ihr Grundpfeiler festigt und für Ordnung sorgt. 5. ICH warn die Hochmutigen davor, sich weiterhin so stolz zu verhalten und vor dir die Gottlosen auf, ihr Mark nicht zur Schau zu stellen. 6. Hort auf, ihr vermentlich stock so hochmutig zu präsentieren oder respektlos wirk gegen den Fell zu richten. 7. Den weder ausdem Osten noch ausdem Westen oder aus der Wust kommt die Markt, die einen Menschen erhauen kann. 8. Viel mehr ist Gott dergenage, der als Richter fungiert, indem die einen erniedrigt und die anderen in ein hohe Position bringt. 9. In der Hand des Herrn befindet sich ein Becher im IT Schaumendem, gewürztem Wein, den all Gottlosen der oder bis zum bitteren Rest austrinken müssen. 10. ICH hingen wird dies Taten für immer verkünden und dem Gott Jacobs Loblieder singen, M. sein gross zu preisen. 11. Gott wird die Mark der Gottlosen brechen, waren die Stork der, die nach seinen geboten leben, jutlich erhaut werden soll.